Am Mikrofon Gerhard Fleischle. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute zunächst Stimmen von jungen Menschen aus der DDR, die über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik gelangen konnten. Das war eine spontane Handlung von uns. Ja. Was heißt spontan? Im Kopf ist es eigentlich schon immer rumgeschwirrt, dieser Gedanke. Ja, weil meine Geschwister und viele Verwandte von mir eben in der Bundesrepublik und Westberlin wohnen. Ja. Es war ganz schön hart. Wir sind durch die Maisfelder. Wir waren pitschnass wirklich. Wir hatten Hunger gehabt und so. Gibt's alles nicht. Wildschweine kamen uns hinterher. Ja, und jedenfalls haben wir die ganze Nacht gebraucht. Wir sind um 9 sind wir los und um 4 waren wir dann in Österreich. Wir sind direkt durch einen Ort gegangen, ohne Probleme. Mhm. Also keine Wachposten, gar nichts war da und wir sind dann einfach losgelaufen. Sie hatten einen gefahrvollen Weg gewählt, der sie zum Ziel führte. Viele andere haben es nicht geschafft, denn auch die österreichisch-ungarische Grenze ist keine offene Grenze, keine Grenze ohne Kontrollen. Zunächst aber zum Schicksal der Botschaftsbesetzer. Trotz anhaltender Bemühungen in Bonn mit der DDR zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen, gibt es am Abend keine Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Erich Honecker selbst soll die Linie gebilligt haben. Zwar Straffreiheit für die DDR-Bürger in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik, aber keine wohlwollende Ausreiseprüfung. Staatssekretär Briesnitz vom Innerdeutschen Ministerium sicherte unterdessen weiteres Obdach zu, auch, wie er in einem Zeitungsinterview bemerkte, auch wenn es wie 1984 in Prag Monate dauert. Doch hören Sie den Bericht von Henning Frank aus Bonn. Die erste Antwort auf den rüden Angriff der DDR-Führung hat der Kanzleramtsminister Rudolf Seiders bereits in den frühen Morgenstunden gegeben. In einem Deutschlandfunk-Interview wurden von ihm die Vorwürfe Ostberlins nicht nur als in der Sache falsch und unangemessen bezeichnet. Der in der Bundesregierung für die Deutschlandpolitik verantwortliche Minister sieht in den Angriffen der Partei- und Staatsführung der DDR auch eine nicht unbeachtliche Störung des innerdeutschen Verhältnisses. Das versuchte am Vormittag auch der Leiter des Arbeitsstabes Deutschlandpolitik im Bundeskanzleramt, Klaus-Jürgen Duisberg, dem Geschäftsträger der ständigen Vertretung der DDR begreiflich zu machen. Dieser war, wie es in der Diplomatensprache heißt, einbestellt worden. Der Bonner Ministerialbeamte unterrichtete bei dieser Gelegenheit den Geschäftsträger der DDR auch darüber, dass die Bundesregierung die ständige Vertretung in Ostberlin bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen habe. Die Entscheidung ist gestern Abend getroffen worden, als klar war, dass wir eine Zahl erreicht hatten mit 130, die Kapazität für einen voraussichtlich längeren Aufenthalt voll erreicht hat. Und als klar war, dass die DDR nicht bereit ist, irgendwelche Zusicherungen zu geben, die geeignet sind, den Menschen, die Zuflucht gesucht haben in der ständigen Vertretung, das freiwillige Verlassen des Gebäudes nahezulegen. Viel Hoffnung auf einen baldigen Sinneswandel der DDR-Oberen hat die Bundesregierung nicht, nachdem der Staatssekretär im Innerdeutschen Ministerium, Walter Briesnitz, gestern Nachmittag bei einem sehr intensiven Gespräch mit dem Ostberliner Rechtsanwalt Professor Wolfgang Vogel feststellen musste, dass dessen Mandat inzwischen wesentlich eingeschränkt worden ist. Während er bisher den Bürgern der DDR die Zuflucht in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin oder in einer bundesdeutschen Botschaft gesucht hatten, eine wohlwollende Prüfung ihres Antrages auf eine legale Ausreise zusagen konnte, ist er jetzt nur noch in der Lage, ihnen beim Verlassen der Mission Straffreiheit zu garantieren. Verständlich, dass der Bonner Staatssekretär die Aussichten für die 130 DDR-Bürger in der ständigen Vertretung alles andere als rosig beurteilt. Wenn sich in den nächsten Tagen herausstellen sollte, dass zumindest auf eine längere Zeit eine solche humanitäre Lösung nicht herbeigeführt werden kann, dann muss noch dringender, als es zurzeit schon der Fall ist, den Deutschen aus der DDR in unserer ständigen Vertretung, auch mit Rücksicht auf die Kinder, die sich ja teilweise in diesem Haus befinden, dringend nahegelegt werden, von dem Angebot Gebrauch zu machen, straffrei die ständige Vertretung zu verlassen. Die angespannte Lage in der DDR wird sich nach Ansicht von Staatssekretär Walter Briesnitz erst dann ändern, wenn die Staats- und Parteiführung in Ost-Berlin den Bewohnern im anderen Teil Deutschlands zumindest mittelfristig wirkliche Perspektiven aufzeigt. Ein wenig mehr Meinungsfreiheit, ein wenig mehr Freizügigkeit und ein wenig mehr verbesserte Versorgung. Dass das nicht auf Dauer alles sein kann, liegt auf der Hand, aber ohne dies sehe ich, selbst dann, wenn wir auf humanitärem Weg das augenblickliche Problem gelöst haben, keine Möglichkeit, dass sich die Dinge in der DDR verändern. Mehrfach ist heute in Bonn gesagt worden, dass der Weg über die Vertretungen der Bundesrepublik, sei es in Ost-Berlin, sei es in Budapest, nicht der richtige ist, weil er niemals zur direkten Ausreise führen könne. Auch, dass der Druck auf die Botschaften eher Verschlechterungen für Ausreisewillige bringe. Doch erreichen solche Mahnungen die Menschen? Was helfen sie jenen, die im Vertrauen auf die Fürsorgepflicht der Bundesregierung gerade diesen Weg gegangen sind? Aus Berlin Anmerkungen nach der Schließung der ständigen Vertretung der Bundesrepublik. Rolf Horst Rasch. Ein Hauch von Dramatik, von Tragik auch hat die Situation schon in der Hannoverschen Straße in Ost-Berlin. Seit die Gitter heruntergelassen wurden und auf dem handgeschriebenen Zettel zu lesen steht, die ständige Vertretung kann vorübergehend leider keine Besucher empfangen. Die Menschen davor schockiert, die Frauen und Männer mit oder ohne Taschen, Plastiktüten, Familien mit Kindern ratlos. Nun ist auch noch das letzte Loch verstopft. Wir wissen gar nicht mehr, wohin wir sollen. Wären wir mal gestern gekommen, dann wären wir geblieben und hätten es hinter uns. Der Heizungsmonteur und seine Frau waren in den Morgenstunden angereist. Sie kommen aus einem Ort, da haben sie kaum noch Bekannte. Die sind schon alle ausgereist. Ein junges Paar aus der Provinz, sehr früh aufgestanden, um rechtzeitig anzukommen, fragt die Journalisten, wissen sie nicht, wie lange die geschlossen haben? Standardantwort unbefriedigend, bis auf Weiteres. Der Maschinenmonteur und die Sekretärin nennen ihre Motive politische Gründe und Perspektivlosigkeit. Ausreiseantrag abgelehnt, Jobs verloren. Naja, ewig können die ja nicht zuhaben, wir kommen wieder. Und in der ständigen Vertretung selber, die 130 Bürger der DDR, 19 Einzelpersonen und 39 Familien mit 13 Kindern, Asylanten im Heimatexil sozusagen auf exterritorialem Gebiet, und zwar auf einem Gelände von gerade mal 400 Quadratmetern. Die Lage ist bedrückend, sagt Sprecher Eberhard Grashoff. Die menschenwürdigen Unterbringungskapazitäten sind voll erschöpft, im Bürotrakt in der oberen Etage und im Veranstaltungsraum im Gartenhaus. Da finden sonst Empfänge statt. Sie schlafen auf Matratzen und in Notbetten. Die sanitären Bedingungen auf den Bürotoiletten reichen nur notdürftig. Die Lebensmittel werden aus West-Berlin herbeigeschafft, die warmen und die kalten Mahlzeiten, die Kindernahrung. Logistisch immerhin scheint's, sind die Probleme gelöst vorerst. Politisch nicht. Es war im Übrigen schon einmal so in der Vertretung vor 5 Jahren mit nur 55 Ausreisewilligen. Der damalige Leiter, Hans-Otto Bräutigam, hat diese Situation im Rückblick als Tiefpunkt seiner Tätigkeit beschrieben, denn die Arbeit wurde zurückgeworfen und die Vertretung politikunfähig. Sein Nachfolger Franz Bertele, so sieht es aus, hat es da noch um einiges schwerer, wegen der Zusageverweigerung der DDR für eine schnellere Bearbeitung der Ausreiseanträge. Das einzige Zugeständnis bisher, Straffreiheit für die Betroffenen. Leicht jedenfalls ist es sicher nicht, sie zu überreden und zu überzeugen, die Vertretung möglichst bald wieder zu verlassen. Das dürfte bestenfalls nach und nach geschehen, schubweise gewissermaßen. Voraussetzung, die Kontakte, die Gespräche, die erfolgreichen zwischen Bonn und Ost-Berlin und mittendrin als Verbindungsmann wieder einmal Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, die Person des Vertrauens. Sachliche und konstruktive Zusammenarbeit ist möglich zwischen den beiden deutschen Staaten. Das hat die Vergangenheit gezeigt und das wird bis heute bestätigt, beispielsweise auch durch den Notenaustausch zur Rückführung kriegsbedingt verlagerter Kulturgüter. 90 Jahre musste František Kardinal Tomášek alt werden, um zum ersten Mal seit 20 Jahren als Erzbischof und Metropolit von Böhmen auf gesamtstaatlicher Ebene empfangen zu werden. Der Vizepremierminister Matěj Lučan und der Kulturminister der Tschechischen Sozialistischen Republik Milan Kimlička hatten die Ehre oder gaben sich die Ehre, wie es im Protokoll formuliert wurde, mit Kardinal Tomášek ihre Meinungen auszutauschen. Mit aller Eindeutigkeit hatte sich der Kardinal den Regierungsvertretern gegenüber bereit erklärt, alle Schritte der politisch Verantwortlichen, die zu mehr Bürgerrechten führen, zu unterstützen. Vorausgegangen war diesem offiziellen Besuch ein offener Brief des Kardinals, in dem er einen Dialog der CSR-Führung mit allen Andersgesinnten verlangte. Er unterstützte damit ein Bürgerrechtsmanifest mit der Überschrift »Nur einige Sätze«. Dieses Papier, dessen Autoren anonym sind, ist an die Regierung gerichtet und provozierte diese zu einer scharfen Gegenreaktion. Fast 15.000 Unterschriften aus allen Kreisen der Bevölkerung, Arbeiter und Intellektuelle, haben ihren Unmut über den stagnierenden gesellschaftlichen Prozess mit ihrer Unterschrift ausdrücken wollen. Vor dem Hintergrund dieser Spannungen in der CSSR hat Kardinal Tomaschek die Bürger seines Landes vor einer Konfrontation mit der politischen Führung gewarnt, sich aber gleichzeitig bei seinem Gespräch mit dem Vizepremier als Vermittler für einen sogenannten runden Tisch nach polnischem Vorbild angeboten. An ihm sollen nach seiner Meinung Vertreter der Bürgerrechtsinitiativen mit Repräsentanten aus Partei und Regierung über die friedliche Entwicklung des Landes nachdenken. In der offiziellen Meldung über diese erste Begegnung des Kardinals mit Mitgliedern des Präsidiums der CSSR-Regierung wurden heute zwar keine Details angegeben. In ihr fehlten diesmal aber die aggressiven Töne sonstiger Verlautbarungen über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Man sprach sogar vom beiderseitigen Willen, zusammenzuarbeiten. Bisher hatte es solche Gespräche in der Amtszeit des Prager Kardinals nicht gegeben. Er wurde weder zu den Verhandlungen über die Neubesetzung der verwaisten Bischofsstühle hinzugezogen, noch zu sonstigen kirchenpolitischen Entscheidungen zwischen Vatikan und Regierung befragt. In dem gestrigen Gespräch soll sogar das Thema der Bischofsweihe für die kürzlich genehmigten Neubesetzungen in Leitmeritz, Spich und Tirnau behandelt worden sein. Ob mit der Begegnung zwischen Kardinalen und Regierungsvertretern das geistliche Klima und der politische Starrsinn eine Liberalisierung erfahren haben, ist aber zu bezweifeln. Die Kommunisten in diesem Staat sind nämlich in Unruhe. Mit aller Entschiedenheit wollen sie auch alle Demonstrationen für den Jahrestag der gewaltsamen Beendigung des Prager Frühlings am 21. August bereits im Vorfeld verhindern. Die Maßnahmen gegen den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, den Bürgerrechtler Václav Havel, die Verhaftung des ehemaligen Außenministers Jiří Hájek und die Attacken gegen die Symbolfigur des Prager Frühlings vor 21 Jahren, Alexander Dubček, sprechen für die Nervosität in Partei und Regierung. Columbia, die älteste der US-Raumfähren, ist wieder im All. Diesmal wurde sie im militärischen Auftrag gestartet. Dazu unser Korrespondent Joachim Lenz. Columbia, die dienstälteste der bemannten US-Raumfähren, ist nach 3,5 Jahren Pause wieder im All. Nach der Katastrophe der Raumfähre Challenger war sie ausgeschlachtet worden, um die moderneren Fähren Atlantis und Discovery schneller bestücken zu können. Mittlerweile wiederhergestellt, begann Columbia um 14.37 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit von Cape Canaveral aus eine 5-tägige militärische Geheimmission. An Bord 5-Mann Besatzung, alle Mitglieder der US-Streitkräfte. Unmittelbar nach dem Start begab sich Columbia auf einen Kurs parallel zur amerikanischen Ostküste in Richtung Sowjetunion. Dies unterstützt die These ziviler Raumfahrtexperten, die als Hauptaufgabe des Columbia-Flugs die Stationierung eines Spionagesatelliten vermuten. Die Rede ist von einem 10 Tonnen schweren Radarsatelliten mit Codenamen Lacrosse, dessen Erkundungsstrahlen Wolken und Nacht durchdringen. Er werde der zweite einer ganzen Serie von Satelliten dieses Typs, die später einmal unter anderem den US-Tarnkappenbombern den Weg in die Sowjetunion weisen sollen, jenen B-2-Bombern, deren Geschick und Finanzierung im US-Kongress noch nicht sicher ist, weil sie so extrem teuer sind und weil sie ihre hochgepriesenen Eigenschaften der Unsichtbarkeit und der Flugtüchtigkeit noch nicht haben beweisen können. Die Columbia-Besatzung soll, so wird außerdem vermutet, auch einen kleinen, neuartigen Fotosatelliten in Position bringen, der ausersehen ist zur Weiterentwicklung von SDI, der amerikanischen Weltraumwaffenforschung. Nachdem sowjetische Beobachter zu Schiff im Atlantik den Startverlauf von Raumfähren stets beobachten können und späterhin die Signalübermittlung der Satelliten an ihre Heimatstationen registrabel ist, kennt Moskau binnen kurzer Zeit Kurs und Flughöhe eines US-Satelliten und kann daraus verlässlich dessen militärische Funktion ableiten. Insofern, so amerikanische Kritiker, dient die Geheimhaltungspolitik des Pentagon nur dazu, den US-Steuerzahler im Dunkeln zu belassen, nicht aber die Sowjetunion. Im Übrigen aber hat das Pentagon für die Zukunft längst neue Weichen gestellt, weg vom bemannten Raumfahrprogramm hin zu unbemannten Raketen bei der Stationierung von Militärsatelliten. Die Challenger-Katastrophe, der 7 Astronauten zum Opfer gefallen waren, hatte 32 Monate lang amerikanische zivile wie militärische Raumprogramme gestoppt. Jetzt wird das Pentagon binnen weniger Jahre seine Zusammenarbeit mit der zivilen NASA-Raumfahrtbehörde einstellen. Danach übernehmen unbemannte eigene Raketen der Air Force die Aufgabe, Amerikas Militärinteressen im All zu wahren. Letztes Indiz dafür ist, dass der kalifornische Raumfernstartplatz Vandenberg, 200 Kilometer nördlich von Los Angeles, für 3,3 Milliarden Dollar errichtet, jetzt kurzerhand eingemottet wurde, bevor er je genutzt worden war. Mitsamt seinen riesigen Beton- und Stahlkonstruktionen, mitsamt Kontrollzentrum, Astronautenquartieren, Elektrizitätswerk, Lagerhäusern und Hafenanlagen. Von dort aus hätten Raumfähren Spionagesatelliten auf polare Umlaufbahnen befördern sollen, während Cape Canaveral in Florida zum Ansteuern äquatorialer Umlaufbahnen dient, mit entsprechend anderen Blickwinkeln und Gesichtsfeldern für Amerikas Augen im Himmel. In der Allgemeinen Zeitung aus Mainz heißt es dazu: Wegen Überfüllung geschlossen. Das kann ja wohl keine Lösung sein für die ausreisewilligen DDR-Bürger, die genug haben von ihrem Staat, von großsprecherischen, aber unerfüllt gebliebenen Zusagen, von der Verwaltung des Mangels, von der Einschränkung der Bewegungs- und Meinungsfreiheit. Doch Bonds ständige Vertretung will mit der Schließung die Menschen drüben nicht entmutigen. Sie sieht sich zu der Maßnahme gezwungen, weil sie bis unters Dach überfüllt ist und ihre Arbeitsmöglichkeiten erheblich beeinträchtigt sind. Es gilt jetzt, alles zu tun, damit aus der Krise um die Vertretung keine schwerwiegende Belastung des innerdeutschen Verhältnisses wird. Die Frankfurter Rundschau schreibt: Was dieser Tage in Ost-Berlin, Budapest und weniger sichtbar in Prag geschieht, ist auch die Folge eines gescheiterten Versuchs Honeckers. Die im Vergleich zur sonst so kleinlichen Art des Regierens recht großzügige Übersiedlungs- und Reisepolitik reicht doch nicht aus, um, wie erhofft, den Ansturm von Perestroika und Glasnost aufzufangen. Viele Menschen in der DDR wollen sich nicht mehr mit gnädig gewährten Zuteilungen abspeisen lassen. Im Zusammenhang mit dem Dauerthema freies Reisen hat es der stellvertretende Kirchenbundvorsitzende in der DDR, Manfred Stolpe, kürzlich so gesagt: Die Aushändigung eines Reisepasses an jeden Bürger, den er auch benutzen kann, ist ein Ausdruck des Vertrauens des Staates in seine Bürger. Der Staat vertraut seinen Bürgern aber nicht, stellt die Frankfurter Rundschau fest. Die Braunschweiger Zeitung meint: Honeckers Versuch, durch eine Verhärtung seiner Politik sowohl gegenüber der eigenen Bevölkerung als auch im Verhältnis zur Bundesrepublik Zeit zu gewinnen, ist zum Scheitern verurteilt. Er ist heute mehr als je zuvor auf Bonds Unterstützung im wirtschaftlichen und sogar im politischen Bereich angewiesen und erhält sie auch. Und er ist nicht mehr in der Lage, eine an Stalin erinnernde Gewaltherrschaft innerhalb der DDR durchzusetzen. Die Unzufriedenheit der Menschen hat ein Ausmaß erreicht, das den ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden zu einem Kessel gemacht hat, der unter dem ständig wachsenden Druck der in ihm Eingesperrten zu explodieren droht. Der SED bleibt inzwischen selbst relativ kurzfristig gesehen keine andere Wahl mehr, als dem Beispiel der Polen, der Ungarn und Gorbatschows zu folgen und dabei ihren Herrschaftsanspruch aufzugeben. Die Rheinische Post in Düsseldorf erklärt: In der DDR herrscht zurzeit eine Hoffnungslosigkeit, gerade unter jüngeren Menschen, die man sich nicht schlimm genug vorstellen kann. Auch weiß niemand, wie es wirklich um die Macht des Hoffnungsträgers Gorbatschow bestellt ist. Von verzweifelten DDR-Bürgern, die mit ihrem Verhalten das Ende der Bonner Tätigkeit in Ost-Berlin heraufbeschwören könnten, sollte man nicht so viel Einsicht verlangen wie von einem Politbüro, das es in der Hand hätte, durch eine andere Innenpolitik die Entwicklung zu stoppen. Aber das ist vermutlich von der gegenwärtigen SED-Führung zu viel verlangt. Rund 130 Ausreisewilligen in der Bonner Ständigen Vertretung in Ost-Berlin in Michail Gorbatschow einen Hoffnungsträger sehen oder ob sie selbst von einem demokratischeren Sozialismus nichts halten, wer will das wissen? Sicher ist nur, dass der Umbruch in Osteuropa viele in der DDR noch beflügelt, die in den Westen wollen, weil sich die Führung ihres Landes vom Reformeifer sowjetischer oder gar ungarischer Prägung gar nicht anstecken lässt. Die Männer im SED-Politbüro sind in den 20er Jahren groß geworden. Solange eine aufgeschlossenere junge Garde nicht nachfolgt, sind Konflikte wie der um die jüngste Absetzungswelle nach Westen aus Bonner Sicht nicht mit einem einfachen und dauerhaften Konzept zu lösen. Gefragt ist Krisenmanagement. Bislang blieb es nur bei Schuldzuweisungen. Die Medien der DDR berichten heute erstmals konkret über die Vorgänge in Ost-Berlin und Budapest. Olaf Dietze, der Bonner Korrespondent der Nachrichtensendung Aktuelle Kamera, machte das im DDR-Fernsehen so: Die in Bonn verehrte Zuschauer fragt sich so mancher, was die hysterische Kampagne der Massenmedien mit einigen Leuten soll, die auf dem Umweg über ausländische Vertretungen der BRD illegal die DDR verlassen wollen. Es könne ja wohl nicht nur das politische Sommerloch sein, das ARD und ZDF den Rundfunk und die Zeitungen veranlassen, sich in einer Art Frontberichterstattung zu überschlagen. Mit Regieanweisungen für illegale Grenzübertritte, mit der Lüge von einer angeblichen Einschränkung des Reiseverkehrs nach Ungarn, mit wilden Zahlenmanipulationen wird versucht, Bürger der DDR zu unüberlegten Schritten zu veranlassen und die Wahrheit total auf den Kopf zu stellen. Da wird von einem großen Zustrom gesprochen. Man meint aber nicht die 3,288 Millionen Reisen von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik und nach Berlin-West in den ersten 7 Monaten dieses Jahres. Man meint auch nicht die über 1,8 Millionen Reisen von DDR-Bürgern in die Ungarische Volksrepublik. Nein, diejenigen, und das ist hier eindeutig zu spüren, die an einem Anheizen der Atmosphäre interessiert sind, meinen jene 131 Leute, die im Empfangssaal der ständigen Vertretung der BRD in Berlin unter menschenunwürdigen Bedingungen kampieren. Und sie meinen jene 158 in der Bonner Botschaft in Budapest. Den hiesigen Behörden sind diese Zahlen und ihre Unverhältnismäßigkeit natürlich wohl bekannt. Für Hysterie wäre also gar kein Grund vorhanden. Man fragt sich deshalb, was eigentlich dahinter steckt. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Horst Ehmke, hat offensichtlich den Finger nah an der Wunde, wenn er der Bonner Regierung vorwirft, sie habe mit ihrer Politik das Ganze noch ermuntert nach dem Motto, näher meine Deutschen aller Welt zu mir. Diese Politik könne einer künftigen Entwicklung des Reiseverkehrs, der ja schon ein erstaunliches Maß erreicht habe, nur Schaden zufügen. Diese Meinungen werden hier auch von anderen meiner Gesprächspartner geteilt. So hört man, mit der zugespitzten DDR-feindlichen Kampagne solle verdeckt werden, was im eigenen Land in der Bundesrepublik nicht bewältigt ist. Die Probleme mit den Asylanten, die immer drängender werdende Wohnungsnot, die millionenfache Arbeitslosigkeit und vieles mehr. Die rechten ultrakonservativen Politiker und die in ihrem Dienst stehenden Journalisten in Fernsehen, Rundfunk und Presse nutzen diese Hetzkampagne, um ihre revanchistischen Forderungen nach der Wiederherstellung des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 weiter unter die Leute zu bringen. So werden jene, die auf die Propaganda der BRD hereingefallen sind und sich jetzt in deren Botschaften aufhalten, obendrein regelrecht missbraucht. Nun gibt es in Bonn auch andere Politiker, die die gegenwärtige Kampagne als politisch kurzsichtig betrachten, weil sie keinem einzigen Menschen dient und letztlich nur die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten belasten kann. Selbst der Chef des Bonner Kanzleramtes Seiters warnte im Zusammenhang mit der Schließung der Bonner Vertretung in der DDR davor, sich über den Weg in ausländische BRD-Botschaften illegale Ausreise verschaffen zu wollen. Warnende Stimmen weisen darauf hin, dass diese Kampagne der Bonner Einmischung in innere Angelegenheiten der DDR dazu angetan ist, eine härtere Gangart der DDR geradezu zu provozieren. Parallel zu diesen Vorwürfen eines DDR-Korrespondenten im Äther läuft im SED-Zentralorgan Neues Deutschland inzwischen eine Leserbriefkampagne gegen die Berichterstattung bundesdeutscher Medien über die Vorfälle in der ständigen Vertretung. Hartwig Heber berichtet. Wie schon in dem Fernsehkommentar sprechen auch die insgesamt 18 veröffentlichten Zuschriften einhellig von einer üblen Hetzkampagne gegen die DDR und von Einmischungsversuchen, die lediglich von den inneren Problemen der Bundesrepublik ablenken sollten. Dies werde mit Empörung zurückgewiesen. Das Anliegen von DDR-Bürgern betreffe nur den eigenen Staat und die eigene Regierung. Die Bundesrepublik habe ihnen gegenüber keinerlei Rechte und keine Obhutspflicht, so wird das Mitglied einer Schiffsbesatzung zitiert. Und ein Absender aus Wismut schrieb, es würden ständig neue Angriffe unter der Zwecklüge von der Menschlichkeit und dem Alleinvertretungsanspruch gestartet. Dies sei eine gezielte Belastung der Beziehungen zwischen beiden souveränen deutschen Staaten. In anderen Zuschriften wird die Reiseverordnung der DDR angesprochen, deren Durchsetzung gefährdet werden könne. In ähnlicher Diktion wie der Fernsehkommentar, der die Möglichkeit einer härteren Gangart der DDR hatte anklingen lassen, schreibt eine Sachbearbeiterin aus dem VEB-Gummiwerk Elbe wörtlich, sagen wir diesen Leuten, dass sie mit Konsequenzen unseres Staates rechnen müssen, wenn sie ihre üblen Machenschaften fortsetzen. Nur in 2 der 18 Zuschriften ist neben solcher Kritik überhaupt noch vom Interesse an einer Fortsetzung der Entspannungspolitik die Rede. Allerdings heißt es dann auch hier, man lasse sich niemals erpressen. Mit den ausreisewilligen DDR-Bürgern hatte sich die hiesige Presse bisher nur in der Form negativer Erfahrungsberichte nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik befasst. In den heutigen Leserbriefen sind indessen auch Kommentare unmittelbar zu diesem Problem enthalten. Ein Bauarbeiter aus Frankfurt-Oder wird mit den Worten zitiert: Diejenigen, die wo und wie auch immer die DDR illegal verlassen wollten, wüssten nicht recht, was sie täten. Sie handelten, gelinde gesagt, verantwortungslos gegen sich selbst und ihre Kinder und gegen die Friedenspolitik des Staates. Sie verstoßen gegen die Interessen der absoluten Mehrheit der Menschen bei uns, lautet die Einschätzung in der Zuschrift aus einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Immerhin gab es in dem gestrigen Fernsehkommentar eine bemerkenswerte Zusicherung. Kein DDR-Bürger werde vom Besuch einer ausländischen Botschaft abgehalten und niemand habe Folgen zu befürchten, der sie wieder verlasse. In Polen ist Ministerpräsident Kiszczak noch weit davon entfernt, eine neue Regierung präsentieren zu können. Nach der Ankündigung Wałęsas, die Möglichkeit einer Regierung ohne die PVAP zu prüfen, hat sich das Klima zwischen Kommunisten und Solidaritätsanhängern weiter abgekühlt. Zur Lage Reinhold Vetter aus Warschau. Karol Modzelewski, ein Senator aus den Reihen der Solidarität, erklärte in der gestrigen Fraktionssitzung ganz offen: Wenn weiterhin wichtige Entscheidungen ohne Absprache mit den Parlamentariern getroffen werden, lege ich mein Mandat nieder. Natürlich meinte Modzelewski unter anderem Lech Wałęsas Ankündigung, die Solidarität sei bereit, zusammen mit der Bauernpartei und der Demokratischen Front eine neue Regierung zu bilden. Auch andere Abgeordnete unterstützten diese Kritik an Wałęsa. Man habe es satt, so war zu hören, von der Führung wie eine unaufgeklärte Masse behandelt zu werden. Tatsächlich fehlt einzelnen Mitgliedern der Danziger Gewerkschaftszentrale noch das nötige Verständnis für die Arbeit eines selbstständigen und verantwortungsbewussten Parlamentariers. Die langen Jahre im Untergrund machen sich bemerkbar. Natürlich gibt es auch die Befürchtung, die wichtigen politischen Entscheidungen der Opposition könnten mehr und mehr in Warschau, nicht aber in Danzig, fallen. Bei den Abgeordneten der Solidarität macht sich noch ein zweites Problem bemerkbar. Inhaltlich stimmen die meisten von ihnen mit Wałęsa überein. Aber sie werden nervös bei dem konkreten Gedanken, einzelne Kollegen müssten bald Ministerposten übernehmen. Es ist die Angst vor der Verantwortung, das Unvermögen, die Position des Nur-Kritikers aufzugeben. Man beginnt zu ahnen, dass Regierungsarbeit immer auch mit Prestigeverlust einhergehen kann. In den Reihen der Bauernpartei und der Demokratischen Front vollzieht sich ein anderer Prozess. Dort ist man bemüht, die Last der Vergangenheit loszuwerden, das negative Image lediglich Erfüllungsgehilfe der PVAP zu sein. Dabei sind die Parlamentsfraktionen beider Parteien schon weiter als die Führungsorgane. Denn in den Parteizentralen sitzen vor allem Leute, die große Angst vor Veränderungen haben. Ihre Nähe zur PVAP brachte immer auch Privilegien mit sich, zum Beispiel den Direktorenposten in einer Lebensmittelfabrik oder in einem Handelsunternehmen. Und so kommt es, dass die Führung der Bauernpartei noch mit Kiszczak verhandelt, während die Parlamentsfraktion sich schon auf Gespräche mit Wałęsa vorbereitet. Alexander Benkowski, der Fraktionsvorsitzende, meinte gestern Abend im polnischen Fernsehen, seine Partei habe reichlich voreilig der Wahl Kiszczaks zum Premier zugestimmt. Dies müsse man nun revidieren. Das zeigt, dass die Karten des neu gewählten Ministerpräsidenten immer schlechter werden. Denn auch die Demokratische Partei will Verhandlungen mit Wałęsa führen. Ohnehin kam Kiszczak erst zum Zuge, nachdem zwei andere Kandidaten schon abgelehnt hatten. Władysław Baka aus dem Politbüro der PVAP und Roman Malinowski, der Chef der Bauernpartei. Die Stimmung im Lande ist ohnehin gegen Kiszczak. Die Fraktion der Solidarität verfügt bereits über Resolutionen aus Großbetrieben, in denen die Ablösung des Premiers gefordert wird. Hält die Regierungskrise an, wird Staatspräsident Jaruzelski Entscheidungen treffen müssen. Bei einem Scheitern Kiszczaks kommt ihm die Aufgabe zu, dem Parlament einen neuen Kandidaten vorzuschlagen. Und gelingt es nicht, innerhalb von 3 Monaten eine handlungsfähige Regierung zu bilden, dann hat der Präsident laut Verfassung das Recht, beide Parlamentskammern aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Die russische Minderheit in Estland fühlt sich durch ein neues Wahlgesetz benachteiligt, ist in den Streik getreten. Gestern stand der Betrieb in 37 Unternehmen still, auch die Bauindustrie, der Eisenbahnverkehr sind betroffen. Das Präsidium des Obersten Sowjet in Estland hat noch gestern Abend alle Streiks im Lande verboten. Alle Ministerien und Behörden sollen dafür sorgen, dass die Wirtschaft ungestört funktioniert. Doch die Streiks gehen weiter. Hermann Krause. 13.500 Arbeiter befinden sich zurzeit in der Sowjetrepublik Estland im Ausstand. Die bisherigen durch den Produktionsausfall entstandenen Kosten belaufen sich auf 2 Millionen Rubel. Diese Zahlen nennt heute das Gewerkschaftsorgan Trut. Mittlerweile hat sich der Streik von Tallinn auch auf andere Bereiche der Republik ausgeweitet. So legten auch Beschäftigte in Betrieben in Kohtla-Jawa die Arbeit nieder. Dort, wo vorwiegend Schieferabbau betrieben wird, liegen mit die größten Industriekomplexe Estlands. Die russische Belegschaft in den Betrieben protestiert gegen ein am 2. August erlassenes Wahlgesetz, das ihrer Meinung nach die Nicht-Esten ihrer verfassungsrechtlichen Garantien beraubt. In einem Interview erklärte ein Gewerkschaftsfunktionär, die Atmosphäre in den Betrieben sei bedrückend. Er habe sogar Stimmen in den großen Elektrizitätswerken gehört, die eine Abschaltung der Stromversorgung forderten, was man aber verhindern konnte. Nach Darstellung der Komsomolskaja Pravda kamen in Tallinn auch Teile des öffentlichen Nahverkehrs zum Erliegen. 100 Busse verließen nicht das Depot. Die Bearbeitung des Frachtverkehrs auf den Bahnhöfen und dem Flughafen ist eingestellt worden. Vor einer weiteren Zuspitzung der Lage warnt ausdrücklich die Izvestia. Die Entfremdung zwischen den Esten und dem russischen Teil der Bevölkerung wachse. Ein Dialog zwischen den beiden Gruppen sei bisher nicht zustande gekommen. Der Anteil der Nicht-Esten an der Bevölkerung Tallinns macht mittlerweile bereits 45% aus. Besorgniserregend ist in der Tat ein Vorfall, der sich in der Nacht vom 5. auf den 6. August auf dem Marktplatz von Tallinn ereignete. Zwischen einem angetrunkenen Russen und einem Esten kam es zu einer Schlägerei. Der Este wurde durch einen Messerstich getötet. Seitdem wird eine Mahnwache von Esten im Zentrum der Hauptstadt abgehalten. Die Izvestia warnt, dass nur ein Funke ausreiche, um die Situation zum Explodieren zu bringen. Mittlerweile hat das Präsidium des Obersten Sowjet von Estland einen Beschluss gefasst, der auf einer Gesetzesvorlage des Obersten Sowjet der UdSSR basiert. Demnach wird der Ministerrat von Estland ermächtigt, die Streiks zu beenden und dafür Sorge zu tragen, dass die Aufrechterhaltung der Ordnung gewährleistet ist. Unter wachsendem Druck, wie die DDR, steht auch Gorbatschows Politik der Perestroika, allerdings unter dem Vorzeichen der Erneuerung. Gorbatschow sucht den wirtschaftlichen Erfolg, um seine politischen Reformbemühungen abzusichern. Den Beschluss der sowjetischen Regierung, ihre Bauern unter gewissen Bedingungen künftig in Dollar zu bezahlen, um sie zu Produktionssteigerungen anzuregen, kommentiert die Pariser Zeitung Le Figaro. Die Entscheidung des sowjetischen Ministerrates ist auch mit ihren Einschränkungen revolutionär, weil sie ein für allemal Schluss macht mit dem Mythos des Rubel, der auf dem schwarzen Markt zusammenbricht. Der Dollar regiert als König, auch wenn es die Myriaden von Planern in den Verwaltungen, wo das Evangelium nach St. Marx über jede Realität erhaben ist, nicht wahrhaben wollen. Revolutionär auch in ihren Konsequenzen, wenn alles gut geht. Dass diese Maßnahme erst jetzt beschlossen wurde, zeugt von der Dringlichkeit der Situation, meint Le Figaro. Die Gefahr einer wachsenden Auslandsverschuldung der UdSSR sieht die Pariser Libération. Wird sich die UdSSR nach Brasilien, Mexiko oder Polen in die Überschuldung stürzen, um ihre inneren Spannungen zu entschärfen? Werden die der Bevölkerung versprochenen 10 Milliarden Rubel in den kommenden Monaten das Boot weiter belasten? Bisher hatte die UdSSR eine krankhafte Vorsicht walten lassen. Lenin hatte die finanzielle Unabhängigkeit der UdSSR zum Dogma erhoben. Und seine Nachfolger haben es sorgfältig vermieden, sich massiv zu verschulden. Das Risiko der Verschuldung könnte rasch wachsen, wenn sich Gorbatschow durch soziale Unruhen gezwungen sieht, die Regale der Moskauer Geschäfte zu füllen, schreibt Libération. In Polen schwinden offenbar die Chancen von Ministerpräsident Kiszczak, eine Regierungsmehrheit im Sejm zustande zu bringen. Mit sichtlicher Verärgerung hat die Vereinigte Arbeiterpartei den Vorschlag Wałęsas aufgenommen, eine Koalitionsregierung zwischen der Solidarität, den Vereinigten Bauernparteien und der Demokratischen Partei zu bilden, unter Ausschluss der Kommunisten. In einer Pressekampagne werfen nun fast alle wichtigen polnischen Zeitungen der Solidarität vor, bewusst eine Regierungskrise in Kauf zu nehmen. Dazu schreibt die Pariser Wirtschaftszeitung Les Echos: Die orthodoxen Kommunisten, für die dieser Handlungsablauf einem Albtraum ähnelt, haben nach dem Beispiel des Parlamentsvorsitzenden Kosakiewicz bereits durchblicken lassen, dass Polen militärische Verpflichtungen im Rahmen des Warschauer Paktes hat und dass es daher ausgeschlossen ist, dass gewisse Ministerien, Verteidigung, Innen, der POUP aus der Hand genommen werden, wenn der Bürokratisierungsprozess nicht gefährdet werden soll. Die polnischen Verantwortlichen, Kommunisten oder nicht, werden also im Laufe der kommenden Tage viel kaltes Blut und Einfallsreichtum an den Tag legen müssen, um eine Kraftprobe zu vermeiden, deren Konsequenzen sowohl für Polen und sein Volk als auch für die Gesamtheit der osteuropäischen Länder unkalkulierbar wären, meint Leseco. Positiv bewertet die britische Financial Times die Spannungen zwischen der polnischen Kommunistischen Partei und Oppositionsführer Walesa. Die glänzende Nachricht aus Polen besagt, dass sich eine echte politische Krise anbahnt. Mit ein wenig Fantasie könnte man das Klima in Warschau heute fälschlicherweise für das von Rom halten. In seinem kühnsten Schachzug, seit die Wahlen im Juni der Solidarität einen überwältigenden Sieg bescherten, hat Lech Wałęsa der Bauern und der Demokratischen Partei Ämter in einer von der Solidarität geführten Regierung angeboten. Indem er das tat, hat er sein Wort gebrochen, wonach er sich einer kommunistisch geführten Regierung für die kommenden 4 Jahre bis zur Verwirklichung der vollen Demokratie unterwirft. Aber er hält sein Wort gegenüber dem polnischen Volk. Polen ist überreif für die Demokratie. Zum zweiten Mal in dieser Woche hat die Sowjetunion auf die Neutralität Österreichs im Zusammenhang mit einem EG-Beitritt dieses Landes hingewiesen. Der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums, Perfiljew, erklärte heute im österreichischen Rundfunk, durch das Moskauer Memorandum vom April 1955 sei der gleichzeitig geschlossene Staatsvertrag, so wörtlich, aufs Innigste mit der Neutralität verknüpft. In dem Memorandum hatte Österreich seine Verpflichtung zur immerwährenden Neutralität erklärt. Perfiljew brachte zugleich die Genugtuung Moskaus über die Aussage des österreichischen Bundeskanzlers Franitzky zum Ausdruck, dass Wien keinen Millimeter von der Neutralität abweichen werde. In Polen und Ungarn ist heute massive Kritik am Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 geübt worden. Der polnische Senat, das Oberhaus des Parlaments in Warschau, verabschiedete einstimmig eine Resolution, in der die Intervention vom 21. August 1968 als Verletzung des unveräußerlichen Rechtes einer jeden Nation auf Selbstbestimmung verurteilt wird. In Budapest erklärte der stellvertretende Chef der Abteilung der Kommunistischen Partei für internationale Beziehungen, Sokai, der Einmarsch sei ein Fehler gewesen. 1968 waren unter der Führung der Sowjetunion die Truppen des Warschauer Paktes in die CSSR einmarschiert, um die Liberalisierungsbewegung unter dem damaligen KP-Chef Dubček zu zerstören. Nur Rumänien hatte sich geweigert, Truppen dafür zur Verfügung zu stellen. Man versuche den DDR-Bürgern immer wieder klarzumachen, dass die angestrebte Ausreise nur von den DDR-Behörden entschieden werden könne. Zu zahlreichen Zwischenfällen ist es heute am 28. Jahrestag des Mauerbaus in Berlin gekommen. Maskierte rissen nach Angaben der Westberliner Polizei in der vergangenen Nacht im Süden der Stadt den Grenzzaun der DDR auf einer Länge von 40 Metern ein. An der Mauer am Brandenburger Tor ließen Unbekannte einen Brandsatz explodieren. Am Ausländerübergang Checkpoint Charlie protestierte ein Demonstrant gegen die Anwesenheit von DDR-Soldaten in Ost-Berlin. Der 45-Jährige hatte sich, mit einer deutschen Fahne bedeckt, quer über den Grenzstreifen des Übergangs gelegt, sodass sein Oberkörper in Ost-Berlin und seine Beine im Westteil der Stadt lagen. Nach 3 Stunden wurde er von der Westberliner Polizei abtransportiert. Berichte, wonach es während dieser Aktion an dem Kontrollpunkt auch einen Fluchtversuch gegeben habe, wurden von der Westberliner Polizei nicht bestätigt. Umgekehrt blieben auch die Hintergründe über Beobachtungen über einen Heißluftballon, der in der vergangenen Nacht über West-Berlin gesichtet worden war. Die Polizei vermutete, dass DDR-Bürger damit in den Westen fliehen wollten. Von Ballon und Flüchtlingen fehlt allerdings bisher jede Spur. In Ramstein haben heute etwa 1000 Personen gegen militärische Tieflüge und den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt demonstriert. Nach einem 5-tägigen Flug ist die amerikanische Raumfähre Columbia am Nachmittag auf dem kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Edwards gelandet. Die Fähre mit 5 Luftwaffenoffizieren an Bord setzte planmäßig auf der Wüstenpiste auf. Einzelheiten des Flugs der 10 Jahre alten Columbia werden nach wie vor streng geheim gehalten. Rund 10,5 Stunden nach dem Start von Cape Canaveral von Florida aus hatte die Besatzung wahrscheinlich einen Spionagesatelliten ausgesetzt. Wie es hieß, beförderte die Fähre auch Geräte für ein SDI-Experiment. Die Raumfahrtbehörde NASA bewertete die Columbia-Mission als einen endgültigen Beweis dafür, dass nach der Challenger-Katastrophe vom Januar 1986 das amerikanische Shuttle-Programm wieder voll einsatzbereit sei. Kapazität der Vertretung in Budapest für Zufluchtsuchende aus der DDR ist restlos erschöpft. Die Botschaft muss daher ab morgen Montag bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Weitere notwendige organisatorische Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der Zufluchtsuchenden in der Botschaft, einschließlich Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, wurden in die Wege geleitet. Die Bemühungen zur Entspannung der Situation über das Bundeskanzleramt mit der Regierung der DDR, über das Auswärtige Amt mit der ungarischen Regierung und dem Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen in Genf gehen mit unverminderter Intensität weiter. Auf Weisung von Bundesminister Genscher fliegt der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Dr. Sutow heute nach Budapest, um dort die Gespräche mit der ungarischen Regierung fortzuführen. Drastische Kürzungen bei den Verteidigungsausgaben haben die Sozialdemokraten bei ihrer politischen Planung für die Zeit nach der Bundestagswahl 1990 ins Auge gefasst. Mit Blick auf einen Erfolg bei den Wiener Abrüstungsverhandlungen stellt man auch im Bonner Verteidigungsministerium Überlegungen über die künftige Stärke der Bundeswehr an, so die offizielle Darstellung. Aber da sind wohl auch noch ganz andere handfeste politische, finanzpolitische Überlegungen mitbestimmend und ausschlaggebend. Was am Wochenende an Einzelheiten und Stellungnahmen dazu auf den Markt kam, fasst Dieter Kopp zusammen. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg hat die Bundeswehr aus den Negativschlagzeilen nicht aber aus der Diskussion gebracht. Im Gegenteil, die Fragen nach finanziellen Engpässen und sinkenden Jahrgangsstärken, nach dem Umfang und dem Auftrag der Bundeswehr setzen erst richtig ein. Die Antworten, welche Konsequenzen gezogen werden müssen, stehen weitgehend noch aus. Dass die Opposition hier eine Chance sieht, sich zu profilieren, kann nicht verwundern. Der populäre Ruf nach einer drastischen Senkung der Rüstungsausgaben, wie er aus der F-90-Kommission ertönt, ist dafür der jüngste Beweis. Doch auch für die Koalition ist eine Verkleinerung der Bundeswehr längst kein Tabu mehr. Gerhard Stoltenberg musste heute einen Bericht der Illustrierten Bunte dementieren lassen, wonach er selbst Generalinspekteur Wellershoff den Auftrag erteilt habe, bis zum Jahr 1995 die deutschen Streitkräfte auf 400.000 Mann zu verringern. Auch sei die Behauptung falsch, war von der Harthöhe zu hören, dass Stoltenberg die Zusage gemacht habe, dass es 1992 keine Verlängerung des Grundwehrdienstes von 15 auf dann wieder 18 Monate geben würde. Unbestritten aber blieb, dass Wellershoff derzeit mehrere Alternativen untersuche und dass die Bundeswehrplanungen daraufhin geprüft werden, ob neue Entwicklungen der Rahmenbedingungen neue Entscheidungen notwendig machen. Zu den neuen Rahmenbedingungen könnte eine hochwillkommene Einigung in Wien gehören, wo über die konventionelle Stabilität in Europa verhandelt wird. Wenn in der österreichischen Hauptstadt verbindliche Abmachungen erzielt sind und die Gewissheit besteht, dass die Sowjetunion diese auch durchführt, dann, so Gerhard Stoltenberg in einem Interview mit der Welt am Sonntag, werde über die Verringerung der Bundeswehrstärke entschieden. Unter dieser Voraussetzung sei eine gewisse Reduzierung der NATO- und der Bundeswehrtruppen erkennbar, merkte der Bundesverteidigungsminister an. Freilich, ob Stoltenberg die Entscheidung nicht durch die demografische Entwicklung aus der Hand genommen wird, bleibt vorerst dahingestellt. Die Jahrgangsstärken gehen dramatisch zurück. Dass die Friedensstärke der Bundeswehr Wiener Verhandlungen hin oder her bei 495.000 Mann gehalten werden kann, muss mit einem deutlichen Fragezeichen versehen werden. Auf 400.000 bis 420.000 Mann wird sie sich, so glaubhafte Schätzungen, in den 90er Jahren noch belaufen können. Für Gerhard Stoltenberg ergibt sich daraus erst einmal eine Konsequenz. Die Bundeswehr gelte es, attraktiver zu machen, sagt er, und das nicht nur finanziell. Eine zweite ergibt sich zwangsläufig. Der Druck auf die Wiener Unterhändler, zum Erfolg zu kommen, nimmt zu. Am Telefon in Amman jetzt der Kollege Marcel Pott. Herr Pott, am Wochenende hieß es in Agenturberichten über die Situation, die Entwicklung in Beirut und im Libanon, es habe die schwersten Kämpfe, die heftigsten Artillerieduelle seit Ausbruch des Bürgerkrieges im Libanon gegeben. Wenn man sich die Fernsehbilder der letzten Wochen und Monate noch einmal in Erinnerung ruft, ist eine Eskalation der Zerstörung, der Verwüstung überhaupt noch vorstellbar? Es ist immer noch eine Steigerung denkbar im Libanon, insbesondere da die syrische Armee, die ja an dem Konflikt direkt beteiligt ist, noch lange nicht alle ihre Kräfte ausgeschöpft hat. Es ist immer noch möglich, dass militärisch gesehen die Situation weiter eskaliert. Das ist also ein Machtkampf, es ist nicht so sehr ein Bürgerkrieg, Ein Kampf um die politische Macht im Libanon, aber nicht nur zwischen den Libanesen. Die Syrer mischen kräftig mit, Sie haben schon gesagt. Worum geht es Ihnen? Wollen Sie die direkte Macht im Libanon erobern? Die Syrer wollen sicherlich keine Lösung im Libanon, die an ihren Interessen vorbeigeht. Die Syrer sind deswegen so alarmiert seit Mitte März, muss man sagen, seitdem der Christengeneral Aoun den Befreiungskrieg gegen die syrische Besatzung ausgerufen hat, weil die christlich geführte Armee vom Irak unterstützt wird, finanziell und vor allen Dingen mit Waffenlieferungen. Und das hat die Syrer auf den Plan gerufen, hat diese Eskalation, die von dem Christengeneral vom Zaun gebrochen worden ist, das muss man offen sagen, von syrischer Seite dann weiter betrieben worden ist, immer weiter fortgesetzt. Und heute ist es so, dass der eigentliche Kern des libanesischen Konflikts weit überdeckt wird von diesen regionalen und internationalen Aspekten. Das heißt also, General Al-Sisi